Tannenbaum risplendi nella notte. O Tannenbaum, o Tannenbaum, risplendi nella notte. Le luci tue scintillano come le stelle brillano. O Tannenbaum, o Tannenbaum, risplendi nella notte. O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Du grüßt nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Oh, Christmas tree, your branches green delight us. Oh, Christmas tree, your branches green delight us. They're green when summer days are bright. They're green when winter snow is white. Christmas tree, oh Christmas tree, your branches green delight. Pero